Kundgabe 4926. Empfangen durch Bertha Dudde am 7.7.1950. Schlüssel zur Weisheit ist die Liebe. Erfüllet mein Gebot der Liebe, wollet ihr selig werden. Dann werdet ihr auch alles tun, was meinem Willen entspricht. Dann wird auch euer Denken recht sein. Und ihr werdet in der Wahrheit stehen. Dann wird jeder Zweifel in euch fallen. Jede Frage wird euch gelöst werden. Und ihr werdet überzeugt zu glauben vermögen. Doch es muss auch der Wille in euch sein, der Wahrheit nahe zu kommen. Ihr dürfet euch nicht in selbstgeschaffenen Ansichten gefallen. Ihr müsset bereit sein, eure Ansichten hinzugeben, sie gegen die reine Wahrheit einzutauschen. Ihr müsset die Wahrheit suchen. Dies ist Bedingung, um in der Wahrheit zu stehen, da sie euch nicht ohne euer Verlangen zugeht. Sie wird euch wohl nahegebracht, von außen durch Gespräche oder Bücher oder auch durch Gedanken. Doch ihr werdet sie erst dann annehmen, das heißt, mit Herz und Verstand bejahen können, wenn ihr ernsten Willens seid, sie zu finden. Denn die Wahrheit, das Wissen um mich und mein Wirken, um Zweck und Ziel alles dessen, was ist, ist ein gar köstliches Geschenk an euch, da ihr sie einst freiwillig hingegeben habt, als ihr durch die Sünde, der einstigen Auflehnung gegen mich, in die Finsternis stürztet, die auch einen Zustand völliger Unkenntnis bedeutete. Ihr tut selbst zu wenig, um euch wieder in den Besitz des Wissens um alles zu setzen, und dennoch bin ich bereit, euch die Wahrheit zuzuleiten, als Gnadengeschenk, auf das ihr damit arbeiten könnet, um vollkommen zu werden. Doch ich fordere dagegen auch eure ganze Bereitwilligkeit, von mir in das rechte Wissen eingeführt zu werden, ansonsten euch die Wahrheit vorenthalten bleibt und ihr nicht fähig seid, sie zu erkennen als das, was sie ist. Ihr brauchet jedoch nicht zu forschen und verstandesmäßig nachzugrübeln über Wert oder Unwert dessen, was euch zugeht an Geistesgut, sondern nur eines ist der Schlüssel zur Weisheit: die Liebe. Ohne Liebe bleibt euch jenes Wissen verschlossen. Ohne Liebe fehlt euch die Erkenntniskraft. Ohne Liebe machet ihr euch unwürdig, von mir die reine Wahrheit zu empfangen. Ansonsten auch das Böse, Lieblose, im rechten Erkennen stehen müsste und es keinen Irrtum auf der Welt zu geben brauchte, der aber dennoch überstark in der Welt vertreten ist. Ich kann euch daher nur ein Gebot geben, in der Liebe euch zu üben. Wollet ihr euch auch im Besitz der Wahrheit befinden und selig werden? Denn ihr könnet zu mir nur durch die Liebe gelangen, weil ich selbst die Liebe bin. Amen.